WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Herzlich willkommen zu einer neuen Talkwoche. Das ist die letzte Talkwoche vor unserer Sommerpause. Schön, dass ihr da seid. Und wir beginnen wie immer mit einer freien und offenen Themenrunde. Gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist der Chris. Der Chris. Ja, 28. Genau. Hallo Chris. Ja, guten Abend. Grüße dich. So, du hast dich bei uns gemeldet. Warum? Genau. Es geht bei mir um das Thema, weil ihr im Radio ja schon in, ich glaube, das war vor 2 Wochen oder vor 1,5 Wochen war das, da war das Thema Zwangsneurosen, was angesprochen wurde. Und da ist mir aufgefallen, weil es war mir halt schon jahrelang bewusst, dass ich halt so eine gewisse Art von Ticks halt habe, die meine Eltern halt gerne als Manien bezeichnet haben. Und da wurde mir halt gesagt, dass das schon als Krankheit mittlerweile anerkannt ist. Und deswegen bin ich dann ganz schön hellhörig geworden und habe mir gedacht, okay, vielleicht rufst du nochmal an, weil ich gehe mal davon aus, dass du hast so viele Gespräche mit so vielen unterschiedlichen Menschen geführt, dass da vielleicht mal irgendwie eine Meinung zu gesagt werden kann, dass ich Erzähl doch vielleicht mal ganz weiß, ja, genau. Ja. Erzähl doch mal einfach, was es konkret bei dir ist. Bei mir ist das konkret der Fall, dass ich Ticks habe. Bei meinen Eltern hat das angefangen. Die haben mir gesagt, dass ich als kleines Kind halt ich durfte mich nie großartig dreckig machen. Das ist von meinem Vater. Der hat das soll anscheinend von der Bundeswehrzeit wohl halt her noch kommen, dass man halt akkurat funktionieren muss. Und wie gesagt, man darf sich nicht einsauen und so, das soll halt wohl in der Kinderzeit halt bei mir so gewesen sein. Das heißt, so bist du erzogen worden, dass man immer sehr reinlich ist und sauber. Ja, aber unterbewusst halt, also ich habe keine Erinnerung mehr daran. Was hat dir denn diese Erziehung zur Folge? Das hat zur Folge, dass mein Tagesablauf, was mir wirklich erst in dem Moment bewusst geworden ist, wo ich darüber was im Radio gehört habe, dass ich wirklich diesen Tick habe, wohl in der Grundschule war es halt wohl so, dass ich das wohl immer wieder aufgefallen ist von Lehrern, dass ich unruhig war, als ich sag ich mal am Tisch gesessen habe, beziehungsweise ich habe halt auch. Aber was für ein Tick meinst du denn? Nur, dass du unruhig warst oder was? Nein, das sind halt Zwangsneurosen. Mittlerweile ist das halt der Tagesablauf, der wird davon komplett bestimmt. Ich sag jetzt mal, wenn irgendwie etwas in dem Tagesablauf, den ich habe, nicht so funktioniert, wie das bei mir im Kopf funktionieren muss, dann werde ich total nervös. Okay, sag mal ein Beispiel. Dann kann man es immer besser verstehen. Ja, ein Beispiel von heute zum Beispiel. Ich bin Vegetarier, ich habe mir heute was zu essen zubereitet selbst und ich mache dann halt abends, bevor ich schlafen gehe, mache ich das halt nachmittags so weit fertig, dass ich, wenn ich bevor ich schlafen gehe, das nochmal aufwärmen kann, und wenn dann irgendwie, sag ich jetzt mal, auch nur 1 oder 2 Tropfen irgendwie an die Klamotten kommen oder irgendwas auf den Boden kommt oder wenn jemand jetzt, sag ich mal, zu Besuch ist und irgendwas einsaut, irgendwie irgendwas, was nicht passt, dann muss ich sofort wieder duschen gehen, weil dieses Gefühl der Unreinheit dann halt dazu kommt. Was war denn heute? Du wolltest von heute was erzählen. Genau, das war halt heute so der Fall. Ich habe halt was zu essen fertig gemacht, dann habe ich gegessen und das ist dann halt so dieser Alltagszustand, den man dann hat nach der Arbeit. Man bereitet sein Essen zu, danach geht man duschen, setzt sich auf die Couch, der Abend soll ausklingen. Und danach will man dann halt ins Bett. So, aber als ich mir abends nochmal was von dem, was ich zubereitet habe, damit was aufgewärmt habe, da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das mit der Herdplatte nicht komplett unter Kontrolle gehabt, da habe ich mich ein bisschen eingesaut und in dem Moment, dann fange ich direkt an zu schwitzen, ich kriege einen Schweißausbruch. Also du hast dich an der Kleidung, am Hemd, deine Hose. Ja, genau. Da reichen schon 1, 2 Tropfen. Ich sage jetzt mal, für einen normalen Menschen, das kann man so vergleichen, wenn man an den Kühlschrank geht, man macht eine Flasche Wasser auf und dann ist es normal, dass durch die Kohlensäure zum Beispiel halt auch Spritzer abkommen. Für einen normalen Menschen ist das kein Problem. Wobei, was heißt normal? Das ist mir erst dadurch wirklich aufgefallen, als ich das bei euch in der Sendung da gehört hatte. Okay, lass uns mal dabei bleiben. Also du hast heute irgendwas ein bisschen gespritzt, da ist irgendwas verspritzt worden, bei dem neu Aufwärmen, Neuaufwärmen der Speisen. Genau. So, genau. Was passiert dann in dem Moment? Du merkst, da ist irgendein Fleck an einem Hemd, an der Hose. Was passiert? Ja, das dann kann ich nicht mit dem Abend abschließen und kann nicht vernünftig schlafen. Das funktioniert dann nicht, weil... Kannst du denn essen dann? Essen könnte ich, ja, natürlich. Das wäre kein Problem. Das Problem ist halt nur, dass ich danach den Abend nicht abschließen kann, weil ich meinen Abend immer so abschließe, dass ich ins Wohnzimmer gehe. Ich gucke dann halt meine Sendung oder spiele, weil ich irgendwie auf einer Konsole irgendein Spiel und gehe danach ins Bett. Aber wenn ich sowas habe, habe ich das Gefühl, dass ich verunreinigt oder meine Umwelt verunreinigt ist, dann kommt dieses Druckgefühl, Schweißausbrüche an den Fingern und deswegen muss dieser Tagesablauf wirklich mal gleich sein und das ist mir... Du kannst den Tag dann nicht so abschließen, wie du es in deinem Ritual gewöhnt bist. Richtig, richtig und das ist ja... Was wäre denn, wenn du dann die Stelle, die du verunreinigt hast, reinigst? Kannst du dich denn dann wieder deinem normalen Ablauf... Da habe ich mit meiner Freundin letztens noch drüber gesprochen. Wir hatten ja auch zusammen gewohnt und weil das Zusammenleben nicht mehr funktioniert hat, haben wir halt getrennte Wohnung. Da haben wir letztens drüber halt gesprochen, auch über genau über dieses Thema, dass wenn das passiert, dann gibt es seltene Ausnahmefälle. Das ist, wenn ich am Wochenende zum Beispiel mal sage, okay, komm, wir treffen uns, wir gucken zum Beispiel jetzt die Fußballspiele gerade bei der EM, dann trinken wir mal zusammen. Dann ist die Hemmschwelle da ein bisschen lockerer, dann sehe ich das irgendwie, ich weiß nicht, wieso das in meinen Psychen so funktioniert. Du vergisst nicht meine Frage, ne? Die Frage ist, warum wäschst du es nicht einfach aus? Genau, weil das kann ich dann übergehen in dem Moment, aber so krass, wie das jetzt auch klingt, ich habe dann das Gefühl, wenn ich dann zum Beispiel hingehe, das mache ich immer nach dem Duschen, dann föhne ich mich körperlich von oben bis unten halt komplett ab. Mhm. Und wenn ich dieses Ritual dann eingehe, wenn jemand zu Besuch ist zum Beispiel, dann kann ich das übergehen, aber ich kann es nicht, wenn ich alleine bin. Das funktioniert dann halt nicht. Dann kann ich die Stelle nicht einfach sauber machen. Achso, das kannst du nicht. Das kann ich dann nicht. Nein, also, wenn aber jemand zu Besuch ist, dann ist irgendwie so ein psychischer Punkt, der das halt überspringt. Wenn jemand zu Besuch ist, dann ginge das. Wenn du alleine bist, kannst, selbst wenn du den Fleck auswaschen würdest aus dem Hemd, würde dir das nicht helfen. Das wird mir nicht helfen. Ich ziehe die Klamotten aus, die kommen dann direkt in die Waschmaschine. Danach mache ich alles komplett auch mit der Arbeitsfläche sauber, gehe duschen und danach fange ich den Ablauf wieder von vorne an. Wenn aber jemand zu Besuch ist... Moment, du fängst den Ablauf wieder von vorne an? Was heißt das? Ja, das heißt... Du gehst duschen? Genau. Deine Kleidung liegt, die verschmutzte Kleidung liegt in der Dusche, in der Waschmaschine. Und die wird gewaschen, genau. Und dann hole ich mir eine alternative Kleidung halt aus dem Kleiderschrank halt raus. Was ist denn, wenn der Tag dann so endet, so unbefriedigt für dich endet? Kannst du dann nicht schlafen? Welche Auswirkungen hat das? Ich kann absolut nicht schlafen. Ich habe teilweise, das war sogar so schon so extrem schlimm, dass ich weiß nicht, auch wenn es eigentlich total übertrieben ist, aber ich hatte teilweise schon Todesängste und Angst zu sterben und also Sachen, die sind dann im Umlauf, womit ich halt überhaupt gar nicht zurechtkomme. Deswegen, ich weiß, ich habe mich irgendwie schon... Du hast gerade von deiner Freundin gesprochen. Ja. Mit der wohnst du nicht zusammen, nicht mehr zusammen. Nicht mehr, genau. Hat das damit zu tun, dass du so kompliziert bist? Ich war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Ja, das fragte ich ab. Sie wäre damit klargekommen. Das war für sie nie ein Problem. Das war für sie nie ein Problem. Für mich war halt immer nur das Problem, dass beispielsweise, wenn ich duschen gehe, alle Türen müssen offen sein, außer, okay, Schlafzimmer. Die musste dann halt immer ins Schlafzimmer gehen, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, weil ich keinen Menschen um mich herum haben konnte, wenn ich diese Abläufe durchlaufen lassen muss. Mhm. Und wenn jemand dann dazwischen kommt und ich anfange zu schwitzen oder irgendwie was... auf irgendeine Art und Weise dazwischen kommt, jemand ruft an oder es schellt gerade in dem Moment, aus irgendwelchen unergründlichen Gründen funktioniert das dann für mich nicht. Geht's dir schlecht? Kriegst du Schweißausbrüche? Ist dein System gestört? Genau. Also Chris, das ist hochpathologisch, was du mir erzählst. Ja, ich weiß. Ich habe mich auch selber schon jahrelang analysiert und versucht, irgendwie da mal hinterzukommen. Ich lebe damit. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht die TV-Serie... Du lebst damit, aber du lebst nicht gut damit. Weil es dein Leben verkompliziert. Ich habe mich damit arrangiert und auch mein Umfeld, meine Eltern, ich habe mit denen auch drüber gesprochen. Ach, du möchtest gar keine Veränderung? Natürlich würde ich es mir wünschen, aber ich gehe nicht davon aus, dass meine Psyche das, dass das noch funktioniert. Weil warum so pessimistisch? Ich weiß nicht, ich könnte das vergleichen mit der TV-Serie Dexter zum Beispiel. Der spricht da immer von seinem dunklen Begleiter, der halt ihn immer zu irgendwas anregt, dass er davon nicht runterkommt. Und bei mir ist das halt so, dass ich, egal was ich versuche, ich komme nicht davon weg. Du hast ja bisher nur eigeninitiativ was versucht. Oder warst du schon bei einem Therapeuten deshalb? Ich war schon mal im Krankenhaus, als ich so weit war. Das ist jetzt einige Jahre her. Da bin ich total zusammengebrochen und hatte, wie gesagt, halt auch Selbstmordgedanken und gewisse Sachen, weil ich nicht mit der Situation klargekommen bin. Aber du bist nicht spezifisch daraufhin behandelt worden. Du warst im Krankenhaus. Ja, natürlich, aber das, was ich auch gehört und gelesen habe, ist, dass man vielleicht Medikamente nehmen kann oder vergiss mal, was du gehört und gelesen hast. Ich sage dir, und das sage ich dir aus der Erfahrung hier aus meiner Sendung heraus, dass du einer unter Hunderttausenden bist von zwangserkrankten Menschen. Ja, 2% aller Deutschen halt, ne? So. Und es eine Heerschar von Psychologen und Therapeuten gibt, die sich spezialisiert haben, dieses zu behandeln. Es kann nicht allen geholfen werden, aber sehr vielen kann geholfen werden. Ja. Du bist erst 28 Jahre alt. Das ist auch ganz gut. Wenn du jetzt 58 wärst und hättest es dein ganzes Leben lang gehabt, wäre es schwieriger. Ich rate dir dringend, einen spezialisierten Psychotherapeuten aufzusuchen, mit dem zu reden und zu versuchen. Du kannst es ja mal testen. Du hast ja gar nichts zu verlieren. Ja, da bin ich ja mal gespannt, weil, wie gesagt, ich kenne das, ich habe mit meinem Hausarzt auch schon drüber gesprochen, der gesagt hat, dann such dir einen Spezialisten, der gibt dir vielleicht Tabletten oder was. Nein, deswegen ich habe ja konkret um deswegen angerufen, weil ich gedacht habe, dass du eventuell schon so viel Erfahrung hast, um zu wissen, ob es in dem Falle, wenn man sowas hat, dass das ein Leben lang begleitet wird, dass man da auch mal wieder rauskommen kann und halt die vernünftige Lebensqualität haben kann. Das habe ich dir gerade gesagt. Wenn du nichts tust, wirst du da höchstwahrscheinlich nicht rauskommen. Okay. Wenn du überhaupt eine Chance hast, dann nur über einen Spezialisten. Also gibt es auch schon Erfolgserlebnisse? Absolut, ja, absolut. Deswegen rate ich dir, sonst würde ich das auch gar nicht mit so einer Vehemenz dir raten. Ja, das wäre gut, weil ich kann mir das konkret überhaupt absolut gar nicht vorstellen. Ist ja auch egal, musst du dir auch noch gar nicht vorstellen. Lass dich mal drauf ein, auf diese Behandlung, auf die Therapie. Okay. Chris, ich habe hier im Hintergrund, weißt du vielleicht immer, auch einen Diplompsychologen, der begleitet mich. Heute Nacht ist das Heike. Heike wird dir erklären, was für eine Therapie das ist, wohin du dich wenden könntest. Ja. Und dann musst du es machen. Ja, super. Super, so machen wir es. Hör ich mir dann mal an und dann wird man hinterher sehen, was dabei rauskommt. Genau, hörst dir mal an. Du legst auf und Heike meldet sich gleich bei dir. Alles klar, okay. Viel Glück und toi, toi, toi. Jo, danke. Tschüss, ciao. 0800 220 5050. Hier ist Lilo, 77. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Lilo. Freue mich, dass du da bist. Ich bin ja so aufgeregt. Ach du lieber Gott. Ist ja klar. Also Domian, ich habe was ganz Tolles. Erzähl. Ich bin also 77 und gestern vor 3 Wochen, das war der 12.06., ich hatte eine Freundin zu Besuch, wir haben Kaffee getrunken und so weiter. Da geht um 17 Uhr das Telefon. Mhm. Da geht man ran, da heißt es, ich bin hier Werner und. Werner? Werner, so und so? Ja, natürlich. Ich sag, warum rufst du an? Warum kommst du nicht? Ja, ich habe schon bei euch vor der Tür gestanden, aber ich wusste ja nicht, wer mich da erwartet. Ich sag, dann komm mal ganz schnell. Es dauerte nicht lange. Mein alter Werner stand vor mir dort vor der Tür. Wer ist denn Werner? Meine allererste Jugendliebe, Domian, ich war 13. Ach du lieber Gott. Und wir waren 5 Jahre zusammen. Und meine Mutti wollte das nicht. Ich würde sagen, in der Zeit warst du mit 13, als 13-jähriges Mädchen schon Hab ich geschwärmt. Nur geschwärmt. Ach so, also ihr wart so nicht richtig zusammen mit allem und so. Mit Sex, das gab's ja früher überhaupt nicht. Nee, gab's gar nicht. Stimmt. Außerdem hat er mir jetzt gesagt, nee, also jetzt erstmal langsam. Wir waren zusammen und ich musste immer lügen, weil ich muss von mir sagen, ich sollte ein Haus erben. Und er war Flüchtling. Mhm. Und früher hieß das so, die Flüchtlinge, die suchen sich hier ein Mädchen im Haus und dann wollen sie sich mit der ganzen Familie da reinsetzen. So hörte man das früher. Heute hört man es wieder. So war das. Mhm. Ja, und dann habe ich aber gelogen. Ich sage es dir, ich brauchte nur in die Luft greifen. Ich habe so die Lügen, meine Mutti, die wusste manchmal nicht, wo ich war, aber ich war nicht bei Werner, aber ich war doch bei Werner. Du warst doch bei Werner. So, also so toll war das jetzt. Und so. Der Werner, wie alt ist der? Der ist 82. Der ist 82, also ja. fünf Jahre älter als ich. Fünf Jahre älter. 18, damals du 13. Ja, genau. Mhm. Und dann hat er mir, nachdem wir uns jetzt unterhalten haben, es sind jetzt 3 Wochen, wir haben natürlich furchtbar viel erzählt und habe gesagt, also Werner, du bist ja eigentlich früher sehr rücksichtsvoll gewesen. Heute, man schläft sofort miteinander. Mhm. Hat er gesagt, du, mir haben die Leute gesagt, wenn du diese Lieselotte so und so anfasst, du gehst in den Knast. Ja, das war Verwirrung Minderjähriger, nicht? Ja, natürlich, ja klar. Ja, also Verwirrung. Ja. Haben denn die Eltern von Werner... Seine Mutter und seine Schwestern, ich war da immer die Schwiegertochter. Ah, ja. Obwohl er eine andere Frau geheiratet hat, deren Mutter mal zu uns gekommen ist und meine Mutti angefleht haben, ich sollte seinen Sohn in Ruhe lassen. Oder ich sollte diesen Jungen in Ruhe lassen, weil die Tochter den haben wollte. Die hat ihn denn auch geheiratet. Warum ist es denn zwischen euch überhaupt auseinandergegangen damals? Weil ich das nicht durfte. Und dann durch den Beruf oder irgendwie ist es dann auseinandergegangen. Und dann habt ihr nichts mehr voneinander gehört? Nichts mehr. Also Jahrzehnte. Mehrere Jahre nicht. Ach so. Und durch Geschwister irgendwie haben wir uns mal wieder gesehen. Und dann, jetzt muss ich sagen, mein Mann ist vor 7 Jahren verstorben. Da wollte ich dich schon anrufen, als ich so todtraurig war. Mhm. Und jetzt ist seine Frau, glaube ich, vor 2 Jahren gestorben. Und dann hatte ich ihn aber mal angerufen, als ich so 3, 4 Jahre alleine war. Komm mich doch mal besuchen. Ich will nichts von dir, aber wir können ja, ich möchte dich mal sehen. Naja, aber das hat er nicht gemacht, nun war er endlich da. Nochmal kurze Frage zur Erklärung. So all die vielen Jahrzehnte, wie war da denn der Kontakt zwischen Keiner. Euch? Keiner. Kein Kontakt. Und du wusstest auch gar nicht, wo er ist und was doch, er macht? Ich wusste nur, wo er wohnte. Ah ja. Aber weiter nicht. Und er wusste auch, wo ich wohnte. Und das war weit auseinander. Er wohnt in einem Nachbarort, das ist 13 Kilometer von hier. Mhm. Und hat ein Haus und ich habe ein Haus. Mhm. Und ja. So, jetzt ist er vor 3 Wochen wieder aufgetaucht. Ja, und seitdem, Domian, du glaubst es ja nicht. Ich habe Schmetterlinge im Bauch, wie früher. Und jetzt weiß ich, da gibt's nichts anderes, das ist einfach Liebe. Wir haben natürlich Sex, gehört ja dazu. Wie schon? Also jetzt geht er schneller zur Sache als damals. Ja, ja. Also beim zweiten, dritten Mal, dann war das klar. Das wird ja heute dahin. Ja, wie hast du das empfunden? Ich gehe mal davon aus, dass du, dein Mann ist schon eine ganze Weile... Ja. Du hast länger keinen Sex gehabt. Nee, länger nicht. Keinen Sex gehabt. Und dann mit der Urjugendliebe Sex zu haben. Wie war das? Es ist einfach, er sagt, die Gefühle sind genau wie früher. Und der Sex ist auch, hatten wir ja da nicht. Aber Warte man denn. Weiß ja, wie er gehen muss und es ist einfach in Ordnung. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Aber es ist schon Verliebtheit, nicht nur Sex. Nein, es ist Liebe. Von beiden Seiten. Es ist so tiefe Liebe, die geht so richtig, die geht unter die Haut und du spürst das mit der ganzen Seele eben. Nun werden wir alle nicht jünger und auch alle nicht schöner. Wenn man älter wird, verändert man sich halt. So ist es. Gefällt er dir denn immer noch so wie früher? Der ist natürlich älter geworden. Klar, hat, aber was mir nicht gefiel, dass er die alte Frisur noch hatte. Die hatte man früher vom Scheitel, von der Stirn bis in den Nacken. Ja. Und die hat er immer noch. Und seitdem die Frau tot ist, er meint auch, er muss alles alleine machen und hat sich dann hinten einfach gerade entlang geschnitten. Na, dachte ich, warte mal, das kriegen wir noch hin. Und das haben wir dann auch schon hingekriegt. Jetzt modernisierst du ihn ein bisschen. Ich habe ihn schon modernisiert. Ich sage, Männerchen, ich glaube, wir gehen mal zum Friseur. Hör mal, was ist das eine schöne Geschichte? Es ist einfach zu schön. Ist das eine schöne Geschichte? Aber Domian, ich muss dir noch was sagen. Ich bin ein Rosenliebhaber. Und jetzt gibt es eine gemeinsame Rose, die heißt Jugendliebe. Mhm. Eine Cordesrose die heißt Jugendliebe. Mhm. Jetzt haben wir festgestellt, wir gucken allen Fußball zusammen natürlich. Eng umschlungen gucken wir Fußball, wenn man auch nicht immer alles mitkriegt. Und haben festgestellt, wir haben 1954 hier in meinem Ort, in der und der Kneipe, haben wir die Fußball-Weltmeisterschaft gesehen. Ach. Wo damals der Helmut Haller auch mitspielte und Ungarn, glaube ich. So genau weiß ich es nun auch nicht mehr. Jetzt habe ich das mit der Rose nicht verstanden. Die Rose heißt Jugendliebe? Die Rose heißt, es gibt ja 3000 Rosen, die haben alle Namen. Ja. Cordes Brillant und wie auch immer und Amalfi und wie. Und ich habe jetzt eine, die heißt Jugendliebe. Und die hat er dir geschenkt, oder wie? Hat er mir geschenkt. Ach so, jetzt verstehe ich, verstehe ich. Genau. Ein passenderes Geschenk gibt's gar nicht. Bitte? Ein passenderes Geschenk gibt's gar nicht. Es ist schon fast kitschig. Und die Freundin, die hier war, die hat dann hinterher, die ist auch eine, mit der man furchtbar viel lachen kann, die hat dann gesagt, weißt du was, und ich war bei der Wiedergeburt dabei, als wir uns hier in die Arme fielen und die da auf der Couch saß und sah, wie wir uns jetzt wiedergefunden hatten. Lilo, hättest du das für möglich gehalten, in dem Alter nochmal so zu brennen? Nein, nie. Nie und allen, ich bin hier in einigen Vereinen und ich muss das allen Leuten sagen und alle freuen sich für mich. Ich bin so eine Reisetante und bin fast alle 4 Wochen unterwegs gewesen und jetzt, ich will nichts mehr, ich habe schon was abgesagt. Ich will nur noch zu Hause sein. Mit Werner Fußball gucken oder was auch immer. Nee, wir machen Spaziergänge oder machen Tagestouren. Mann, es ist einfach schön. Hoffentlich haben wir noch ein paar schöne Jahre zusammen. Ich wünsche euch noch ganz viele Jahre. Ja, ganz viele Jahre. Ja. Das ist ja toll. Wenn du das vergleichst, das Verliebtsein damals in der Jugend und das Verliebtsein jetzt. Bei dem Mann ist es, ich war natürlich mit meinem Mann, habe ich sehr geliebt. Wir waren 45 Jahre verheiratet. Der ist an COPD gestorben vor 7 Jahren. Also das war auch schon alles in Ordnung. Aber mich interessiert die Qualität des Verliebtseins. Was würdest du sagen? Domian, das ist die tiefste Liebe, die man sich nur vorstellen kann. Vielleicht weil man im Alter das noch mehr wertschätzt und mehr überschaut alles. Also vor allen Dingen auch, was von ihm kommt. Mhm. Sowas Kuscheliges und sowas Liebes. Und dass der mich stundenlang einfach nur drücken kann. Neulich bin ich hier aufgewacht, wir schlafen nicht zusammen. Also er fährt nach Hause, hat ein Tier da draußen und es ist auch schön, wenn man sich dann wieder sieht. Am nächsten Morgen habe ich gedacht, ich bin unter dem Traktor gekommen. So hatte der mich gedrückt den ganzen Abend. Ne? Hattest du beim ersten Mal etwas Hemmung, dich auf Sex einzulassen? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt. Kein Fitzel. Auch der Sex, vergleich den mal von der Qualität. Du als junge Frau und jetzt als 77-Jährige. Ja, früher hatten wir ja nicht. Wir haben nur Petting gemacht und geknotet bis zum Abwinken. Wie gesagt, man hat ihm gesagt, du darfst das Mädchen nicht anfassen. Nee, ich meine so. Ich vor allen Dingen, ich bin ein Kind ohne Vater. Das muss ich nebenbei machen. Ich bin in diesem Alter, in dem ich habe nie meinen Vater kennengelernt. Meine Mutter hat es verheimlicht. Und die hatte immer Angst, dass ich jetzt auch so eine bin, die mit dem Kind sitzen blieb. Und da haben sie dem von irgendwo da gesagt, pack das Mädchen nicht an, die... Habe ich das gerade richtig verstanden? Also Petting hattet ihr schon damals? Ja. Ach so. Ja, doch. Ja, hätte ja auch sein können, dass er sich da zurück... Nee, hat er nicht. Aber nochmal die Frage nach dem, wenn du, oder auch später mit deinem Mann, wenn du die Sexualität als junge Frau vergleichst und jetzt die Sexualität. Ach, das ist eigentlich, das ist gleich. Das ist gleich. Ja. Nur diese Gefühle zu ihm, die sind einfach unsagbar schön und großartig. Ja. Lilo, großer Glückwunsch. Schöne Geschichte. Hat mich sehr gefreut, dass du sie mir erzählt hast. Und ich drücke euch beiden wirklich die Daumen, dass ihr noch super lange zusammen sein könnt und das richtig genießen könnt. Das tun wir auch. Das Schicksal hat euch zusammengeführt wieder. Ja, alles Gute auch für dich. Tschüss, ciao, Lilo. Ciao. Tschüss. 0800-220-5050. Hier ist Heinz. Heinz ist 57. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Heinz, grüße dich. Ja, Jürgen. Letzte Woche schon versucht, aber da bin ich nicht durchgekommen. Ja. Also, ich kann jetzt von mir aus behaupten, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die der Mensch nie begreifen wird. Und sowas ist mir passiert. Da bin ich von überzeugt, ja. Erzähl. Also, ich bin hochgradiger Alkoholiker und bin eines Abends mit meinem Hund spazieren gegangen. Und da ist mir ein Mann entgegengekommen, der hatte auch einen Hund dabei. Und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, und dann habe ich gesagt, ich hatte auch sehr stark angetrunken und habe dann gesagt, ich habe ein Alkoholproblem. Und da sagte er, das weiß ich. Jetzt muss ich aber hinzusagen, ich kannte diesen Mann überhaupt nicht. Und da sagte er, ich kann dir helfen, du musst nicht dran glauben. Wir treffen uns morgen und du wirst nie wieder Alkohol anfassen. Da habe ich gedacht, der spinnt. Mhm. Naja gut, ich habe mich drauf eingelassen. Ich habe gedacht, Wolfgang, Heinz, du hast nichts zu verlieren. Mhm. Und dann... habe ich mich mit dem getroffen und da sagt er so, jetzt hol dir am Bütchen das zu trinken, was du immer trinkst, aber schütte das nicht, was du nicht austrinkst, denn du musst alles auf einmal austrinken. Mhm. Ja, dann bin ich zum Bütchen los und habe mir dann eben halt so einen Wodka-Flachmann geholt und bin dann zurück und er sagt, jetzt schütte das nicht, habe ich dann auch gemacht und den Rest habe ich dann auf Ex getrunken. Ich habe ihm vorher die Flasche gegeben und er hat die Flasche besprochen. Er sagte, geh ein paar Meter weiter mit deinem Hund, ich muss da was machen. Und da habe ich erst gedacht, der tut mir da was rein. Und dann habe ich gedacht, naja gut, das machst du einfach mit. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, habe das dann getrunken und bin dann nach Hause. Das war ein Flachmann, ne? Das war ein Flachmann, das war eine Flasche Wodka. Und normalerweise, das ist, ich habe 3-4 Stück am Tag davon getrunken. Das war normalerweise die Regel und das seit 40 Jahren. Mhm. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen, habe das meiner Lebensgefährtin erzählt und die sagte, naja, irgendwo auch so ein Scharlatan. Und dann wurde mir auf einmal unheimlich schlecht. Ich kriegte Bauchschmerzen, mir wurde schlecht. Mhm. Und gegen Abend ging es dann und dann habe ich gedacht, naja, mal gucken. Bin wieder zum Bütchen, habe mir dann wieder Wodka geholt, habe den getrunken und musste mich sofort übergeben. Und jedes Mal, mir ging es 3 Tage hundeelend, und jedes Mal, wenn ich nur an Alkohol denke, egal ob Sekt, ob Wein, ob Bier oder wenn ich das rieche, wird mir sofort speiübel. Und ich habe seit dem Tag nicht einen Tropfen wieder angerührt. Wie lange liegt der Tag zurück? Das sind jetzt circa 2,5 Wochen. Ich denke noch nicht mal dran. Und früher war es so, mein Tagesablauf, ich bin morgens aufgestanden und habe mir Gedanken gemacht, wie kommst du jetzt dein Alkohol, weil ich das ja oft, die meisten Alkoholiker, die, das brauche ich nicht zu erzählen, die versuchen das ja vor den Angehörigen zu verstecken oder zu, ne. Und wie viele Jahre bist du schon aktiver Alkoholiker gewesen? Ja, circa 40 Jahre. 40 Jahre. Und jetzt bist du seit 2,5 Wochen trocken? Gar nichts, ich habe keinen Gedanken mehr. Ohne einen Entzug gehabt zu haben? Ohne. Mir geht's blendend. Ich stehe morgens auf, ich bin voll motiviert, also mir geht's richtig gut. So, jetzt nochmal zu dem Mann. Hast du diesen Mann nochmal gesehen? Ja, ich bin jetzt sogar in regelmäßigen Kontakt mit ihm. Was ist das denn für ein Mensch? Der ist total ruhig, ausgeglichen und er sagte auch, er darf da kein Geld für nehmen und er will auch kein Geld dafür haben. Warum hat er denn dich angesprochen? Ja, ich habe mich mit ihm unterhalten, weil wir beide, er hatte den Hund dabei und ich hatte den Hund dabei. Aber er sagte, ich habe ihn ja danach noch drauf angesprochen, ich habe gesagt, wie geht das? Da sagte er, das kann ich dir mit Worten nicht erklären, dass ich kann das. Und ich habe schon vielen, vielen Leuten geholfen, aber ich helfe nicht jedem, die morgen schon abends um 8 Uhr mit einer Flasche Bier durch die Gegend laufen. Woher wusste er denn, dass du Alkoholiker bist? Das kann ich dir nicht sagen. Hast du ihn noch nicht gefragt? Nein. Er hat das gespürt. Und mir ist es unerklärlich. Ich habe natürlich auch darauf angesprochen. Ich sage, wie geht das? Er sagte, Wolfgang, das geht schon über Jahrhunderte. Ich sage mal, Wolfgang Heinz, über Jahrhunderte in seiner Familie. Und er hat das also vererbt bekommen. Und nochmal, diesen Mann kanntest du auch nicht vom Sehen vorher? Nein. Der gar nicht. Ist quasi in dein Leben plötzlich aufgetaucht. Er ist aufgetaucht, ja. Und hat dann diese Sachen gemacht mit dir. Ganz genau. Ich denke nicht mehr an Alkohol. Das ist irre. Meine Lebensgefährtin, die sitzt neben mir, die sagt auch, das ist unerklärlich. Die kannst du ja wahrscheinlich gar nicht glauben. Die kennt dich ja nur zugedröhnt wahrscheinlich. Ja, genau. Ganz genau. Warst du denn früher schon mal in Therapien? Ja, ich bin sogar zurzeit noch in einer Therapie. Ambulant. Und ich hatte ja vorgehabt, jetzt im August eine Langzeit zu machen. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und da sagte er zu mir, die Langzeit brauchst du nicht zu machen. Das ist vertane Zeit deines Lebens. Moment mal, du bist in einer Therapie, aber hast trotzdem vor 3 Wochen noch Alkohol getrunken. Ja, Rückfall. Rückfall. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, ich mache die Langzeit. Und dann hat er gesagt, das ist die vertane Zeit deines Lebens, brauchst du nicht. Du wirst nie wieder Alkohol anfassen. So, jetzt Heinz, wie erklärst du dir, was da passiert ist? Ich kann es mir nicht erklären. Glaubst du, dass es ein guter Geist war, der da niedergekommen ist auf dich? Ich hab zu meiner Lebensgefährtin gesagt, mir ist Gott über den Weg gelaufen. Weil, wenn ich mir überlege, was ich versoffen habe in diesen ganzen 40 Jahren, da hätte ich mein Haus verkaufen können. Ja? Und dann ist mir noch so eine irre Sache mit ihm passiert. Kann ich auch ganz kurz erwähnen. Ich hatte 4 Tage lang höllische Kopfschmerzen, höllische. Ich habe Novalgientropfen und alles mögliche genommen. Das habe ich ihm dann erzählt. Da sagt er, lass das Zeug raus, komm mal her. Dann hat er seine Hand bei mir, fragte mich die Stelle am Kopf, wo es mir weh tut. Habe ich ihm gezeigt, hat er die Hand aufgelegt. Er sagte, rede ruhig mit mir ganz normal weiter. Habe ich ganz normal mit ihm weitergesprochen. Und der hat auch nichts gebrummelt oder irgendwas gemacht. Der hat nur die Hand aufgelegt und 10 Minuten später die Schmerzen waren weg. Und ich habe bis zum heutigen Tag auch keine Schmerzmittel mehr genommen. Also mir ist das unerklärlich. Ich kenne es aus den älteren Verzweigungen meiner Familie. Da gab es auch einige Frauen, die beherrschten, oder man glaubte, dass sie es beherrschten, die Kunst des Handauflegens. Ja. die sind schon alle lange tot. Das fand ich als Kind auch immer so ganz merkwürdig, weil man ging dann, oder ich habe das nicht gemacht, aber andere erzählten dann, dass sie dann zur Tante gegangen sind und die hat die Hand aufgelegt und dann ging es besser danach. Ja, also ich Mensch Heinz, lese es. Wenn dir sowas widerfahren ist, da muss man auch gar nicht mehr fragen, warum und was, wie funktioniert das. Da kann man einfach nur dankbar sein, dass es funktioniert. Ich bin sowas von dankbar, das kann sich überhaupt niemand vorstellen. Nur ist das Ganze ja erst 2,5 Wochen funktioniert es ja. Nun wollen wir mal wirklich die Daumen drücken und hoffen, dass das jetzt 2,5 Jahre und 20,5 Jahre und noch länger dauert. Ja, auf jeden Fall. Nur was ich mir jetzt nicht erklären kann, ich habe zu ihm gesagt, ich sage, beim Grillen, wie sieht's aus? Kann ich da mal eine Flasche Bier trinken? Sagt, da kannst du gerne machen, du trinkst ja nicht, die schmeckt ja nicht mehr. Ach so, die schmeckt ja nicht mehr. Das heißt, du wirst da noch keine mehr trinken? Ganz genau. Ganz genau. Und ich habe, wie gesagt, kein Verlangen. Ich habe eine ganz andere Lebensmotivation. Und wir unternehmen jetzt was. Und ich habe auch keinen Entzug und kein Verlangen. Also mir geht's super top. Ich hoffe, dass die Euphorie anhält und dass das alles weiter so klappt. Es ist fast wie, als wäre dir da ein Engel auf dich zugekommen. So sieht's aus. Ne, so würde man das ich habe das sogar gegoogelt, ob es sowas gibt. Und naja, wissenschaftlich ist ja nichts erwiesen, aber ich weiß es mittlerweile. Ne? Aber weißt du, Wissenschaft hin, Wissenschaft her. Entscheidend ist immer der hilft. Ja, und er hat ja auch zu mir gesagt, du musst nicht dran glauben, das passiert, du wirst nichts mehr anfassen. Ich habe den Mann, ich habe gedacht, der spinnt, ne? Aber es ist so. Toll, auch eine sehr tolle Geschichte, die wir jetzt von dir gerade hören. Ich drücke dir die Daumen, dass es weiter so bleibt, dass du stabil bleibst und dass du nie wieder säufst. Ja, das hoffe ich auch. Also, du hast ja dein ganzes Leben dir kaputt gemacht dadurch. Ja, natürlich. Ja. Klar. Also, schauen wir jetzt nach vorne. Toi, toi, toi und alles Gute, Heinz. Danke dir, Domian. Hör mal, kann ich ein Autogramm bekommen? Gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1.31 Uhr. Jetzt der Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Berlin, Berlin. Ich möchte mit euch über unsere Hauptstadt sprechen. Diese Hauptstadt steht ja für Weltoffenheit, Freiheit, Kreativität, aber sie steht auch für Kriminalität oder Dreck oder Pfusch. Wir erinnern uns nur an das Desaster mit dem Flughafen. Und ich frage euch, was habt ihr schon in oder wegen Berlin erlebt? Etwas Kriminelles? Vielleicht habt ihr einen Weltstar dort erlebt, gesehen. Vielleicht viele junge Leute zieht es ja nach Berlin und die wollen da eine Weile leben, ihr Glück da machen. Vielleicht hat es funktioniert. Wie hat es bei euch funktioniert? Vielleicht seid ihr aber auch heftig auf die Nase gefallen. Und bei aller Euphorie für Berlin, das kriege ich ja so in meinem Umfeld auch mit, gibt es auch regelrechte Berlin-Hasser, mit denen möchte ich auch sehr gerne reden, die Berlin nun überhaupt nicht gut finden und das abscheulich finden, dass alle so begeistert sind von dieser Stadt. Berlin, Berlin, was habt ihr mit und wegen Berlin schon oder in Berlin schon erlebt? Wie immer bitte per Mail anmelden, domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung, während der Sendung anrufen. Berlin, Berlin, heute freie Themennacht und hier ist die Ulrike. Und die Ulrike ist 50. Guten Morgen, Ulrike. Guten Morgen. Hallo, Ulrike. Weinst du? Jede Nacht. Jede Nacht? Ja. Warum weinst du jede Nacht, Ulrike? Ich komme mit dem Tod meines Mannes nicht zurecht. Wann ist denn dein Mann gestorben? Am 1.6. voriges Jahr. Voriges Jahr? Unfreiwillig. Ich habe es richtig verstanden. Voriges Jahr? Ja, voriges Jahr. Einem Jahr. Und er ist frei, also das heißt, er hat sich das Leben genommen. Nein. Der hat in Siegburg, hatte im Krankenhaus, hat er Blutvergiftung mit sich geholt. Ach so. Ich habe ihn dann zerlegen lassen, weil ich merkte, dass was nicht in Ordnung war. Hat eine Blutvergiftung, hatte er denn schon eine, ist er wegen einer Krankheit in das Krankenhaus gekommen? Der war wegen einer geschlossenen Arterienbein, war er ins Krankenhaus gekommen. Und dann hat er sich dort eine Blutvergiftung hat er eine Blutvergiftung bekommen. Und ist daran dann verstorben? Ist 2 Wochen später in ein anderes Krankenhaus verstorben. Die haben das nicht mehr in den Griff bekommen. Und ist nur jetzt in ein paar Wochen unsere damaligen Freunde, die beschimpfen mich alle. Du musst mal versuchen, ein bisschen deutlicher zu sprechen, sonst verstehe ich dich. Ich sage meine Freunde, also damalige Freunde, die beschimpfen mich alle hinter meinem Rücken. Ich werde asoziales Pack, ich hätte meinen Mann umgebracht. Moment, langsam. Deine Freunde beschimpfen dich, du seist asoziales Pack, weil? Warum? Weil ich hätte meinen Mann umgebracht. Du hättest deinen Mann umgebracht? Ja, dabei habe ich gepflegt, bis zum letzten Moment. Moment mal, das ist ja nur eine sehr schwerwiegende Beschuldigung. Wieso sagen die, du hättest deinen Mann umgebracht, wenn er sich eine Blutvergiftung im Krankenhaus zugezogen hat? Ich weiß es nicht. Ist er denn im Krankenhaus auch gestorben? Ja, der ist auch im Krankenhaus gestorben. Aber was sind denn das? Aber künstlich im Koma. Aber was sind das denn für Freunde, die sowas sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe auch so keinen, mit dem ich mal drüber reden könnte oder so. Wie lange warst du denn mit deinem Mann zusammen? 25 Jahre. Habt ihr gemeinsame Kinder? Ja, zwei große Kinder. Und wie sehen die ganze Sache? Die werden selber auch nicht damit fertig. Aber die werden doch nicht so einen Unsinn sagen, dass du schuld bist, dass er tot ist. Doch, sogar seine Tochter aus der ersten Ehe. Wie die sagt, du bist schuld? Ja. Ulrike, erklär mir das mal, wie kann man denn sowas sagen? Warum? Ich weiß es nicht. Was heißt denn, unterstellen Sie dir, du hättest ihm was gespritzt oder was? Nein, ich hätte ihn einfach umgebracht. Mehr sagt sie nicht. Die hat ihn mir sogar weggenommen, hat ihn nach Jugoslawien überführen lassen und da beerdigen lassen. Ich habe hier, dein Mann war gar nichts. Ja. Ich konnte nichts machen dagegen. Also es gab zwei gemeinsame Kinder und ein Kind aus einer anderen Beziehung hatte er. Ja, aus der ersten Ehe. Aber die gemeinsamen Kinder, stehen die denn richtig zu dir? Meine zwei Kinder, ja, die versuchen mir auch zu helfen, aber die fangen das psychisch auch nicht richtig. Wie war die Ehe? Die erste Ehe, sagte mein Mann, das war nur eine Ehe, weil er hier in Deutschland bleiben wollte. Nee, ich meine, wie eure Ehe war. Unsere war eigentlich war harmonisch alles. Also ich fand es harmonisch. Ich habe die letzten 5 Jahre gepflegt. Aber er wurde Jahr für Jahr immer kränker. Ach so, das heißt, er war schon dann schwer krank die letzten Jahre. Ja. Was genau war es jetzt? Was hat er 5 Jahre gehabt? Der hat Epilepsie gehabt, der hat Asthma bekommen. Der hatte so viele Krankheiten mittlerweile gehabt. Er kam einzeln, Leberzirrhose hat er bekommen. Also ich kann sagen, 8 Krankheiten hatte die letzten 5 Jahre hat er insgesamt gehabt. Und wie kommst du darauf, dass er eine Blutvergiftung sich im Krankenhaus zugezogen hat? Das haben die in Venusberg, hatten die das festgestellt, weil die in Siegburg, die haben in der Arterie Steinchen reingelegt. Das haben die auch uns gesagt, weil die meinten, dass die Arterie dann auf. Aber der Mann war grundsätzlich eben auch schon ein sehr schwer kranker Mann. Ja, richtig. Aber er hätte auch überleben können, das haben die in Venusberg mir gesagt. Das vielleicht schon, aber sicher auch nicht mehr sehr lange, wenn er an einer Leberzirrhose gelitten hat, oder? Die haben gesagt, er hätte noch ein paar Jahre leben können, ja. Wenn nicht die Blutvergiftung gewesen wäre. Und mit dieser Aussage kann ich irgendwie nicht zurechtkommen. Ich weiß nicht, wie ich das... Du meinst mit der Aussage, dass er an einer Blutvergiftung gestorben ist? Ja. Dass ich das verhindern könnte. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo die meisten sagen, dass ich schuld bin, dass er gestorben ist. Aber wie hättest du das denn verhindern können? Du wusstest das doch zunächst gar nicht. Ich habe das erst nicht bemerkt. Ja, eben. Also habe ich auch versucht, den klar zu machen. Ja, aber das musst du ja dir selbst auch sagen. Du hättest da doch gar nichts als medizinischer Laie tun können. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mittlerweile so durcheinander. Du kannst kaum mit irgendjemandem darüber sprechen, hast du gesagt? Nee, ich habe keinen mehr. Und wie alt sind deine Kinder eigentlich genau? Das ist jetzt 25 geworden im März. Mhm. Und meine Tochter, die wird jetzt im Oktober 21. Mhm. Sind die denn oft bei dir? Ja, sie versuchen es, sage ich mal so. Die haben ja ihr eigenes Leben. Meine Tochter hat ja zwei Kinder. Und sprecht ihr denn dann viel über den toten Vater? Nein. Nein? Gar nicht? Nein. Ich meine, wenn deine Kinder da sind, sprecht ihr nicht über deinen Mann und den Vater? Nein, möchten die nicht. Das möchten die nicht? Nein. Das heißt, du sprichst mit überhaupt niemandem darüber? Wir haben mit keinem drüber gesprochen. Bitte? Ich habe seit einem Jahr mit keinem drüber gesprochen. Dann verstehe ich auch. Ich habe alles in mir reingefressen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Dann verstehe ich auch, dass das jetzt alles so aus dir rausdrückt. Das sind ja ganz viele Sachen. Einmal machst du dir Vorwürfe, die du dir gar nicht machen darfst. Dann hast du natürlich verständlicherweise die Trauer, dass du deinen Mann verloren hast. Und dann kannst du nicht mal über all die ganzen Sachen sprechen. Das ist ja wirklich eine ganz bedrückende Situation. Ja, ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Schon mal gut, dass du jetzt angerufen hast hier. Jetzt müssen wir uns im Hintergrund überlegen, was wir dir konkret anbieten können. Also du brauchst ganz dringend Unterstützung im Alltag. Also dass du jemanden hast, wo du mindestens einmal die Woche hingehen kannst zum Reden. Ich gehe schon bei der Arbeit nach. Ich versuche auf der Arbeit das nicht anmerken zu lassen. Ja, genau, du sollst ja zu jemandem gehen, wo du dir es anmerken lassen darfst, wo du weinen darfst und sprechen darfst. Erste Frage, würdest du in eine Trauergruppe gehen? Ich weiß nicht, wie ich das traue. Ich war seit 25 Jahren nicht mehr draußen. Ich war nur einkaufen immer und man hat meine Familie versorgt. Du warst 25 Jahre nicht mehr draußen? Ich war nur einkaufen und dann wieder zu Hause. Aber ich habe gerade gedacht, du gehst deiner Arbeit nach. Achso, ja, in der Wohnung. Ich gehe arbeiten, dann gehe ich einkaufen, dann bin ich wieder zu Hause. Was arbeitest du denn? Dann bin ich dann nur zu Hause. Als Verpackerin. Als Verpackerin. Achso, du gehst zur Arbeit, einkaufen und sonst bist du nur zu Hause. Ja. Mhm. Und so war ich jetzt mit auch nur noch. Keine Gewinnwirtschaft mehr, gar nichts mehr. So, da muss jetzt was passieren. Also, vielleicht finden wir für dich eine gute Trauergruppe. Aber ich glaube, es ist fast noch wichtiger, für dich einen Therapeuten zu finden. Dass du zu einem Psychotherapeuten einmal die Woche gehst und mit dem quasi dein Herz ausschütten kannst und mit dem gemeinsam über deine Situation sprichst. Würdest du sowas machen? Ich glaube schon. Finde ich auch. Weil es ist so viel passiert. Ja. Schon von meinem Kindheit an. Ich finde auch, das solltest du auf jeden Fall machen. Liebe Ulrike, jetzt wird dich meine Psychologin, die heute nach der Arbeit, die Heike, zurückrufen. Ja. Die wird dir entsprechende Adressen an die Hand geben. Ja. Und dann rate ich dir ganz, ganz dringend, das dann auch zu machen, dann zu einem Therapeuten oder vielleicht sogar zusätzlich auch noch in eine Trauergruppe zu gehen, weil du sprechen musst. Du musst sprechen. Aber ich schäme mich. Warum? Ich habe natürlich auch Schlimmes als Kind schon hinter mir. Du hast Schlimmes als Kind hinter dir? Ja. Mhm. Ich wurde von meinem Vater auch missbraucht. Mhm. Schon mit 10. Aber weißt du, Ulrike, dafür muss man sich nicht schämen. Schämen muss sich immer nur der Täter. Nee, nur der Täter muss sich schämen. Und wenn du mit einem Therapeuten sprichst, das ist ja wie ein Arzt. Vor denen braucht man sich schon überhaupt nicht schämen. Das ist ja deren Beruf, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und den Leuten zu helfen. Selbst mein Mann wusste das nicht. Bitte? Mein Mann hat dir das nicht erzählt. Siehst du, was du alles mit dir herumträgst? Du hast das gerade zum ersten Mal ausgesprochen? Ja. Mhm. Wir dürfen nie was davon sagen. Mhm. Meine Eltern ist das da auch nicht. Mhm. Liebe Ulrike, umso dringender brauchst du Hilfe. Und ich bin so froh, dass du angerufen hast hier, damit dadurch vielleicht jetzt was in die Wege geleitet wird. du trägst jetzt schon Dinge Jahrzehnte mit dir rum. Ja, ich bin seit 40 Jahren. Ja, und dann noch der Todesfall und all die ganzen Beschuldigungen und so etwas. Das hält doch ja. Das schafft kein Mensch. Ich weiß nicht, wie ich das durchhalten soll. Ich bin nur stark für meine Kinder, für meine Enkelkinder, aber ich weiß manchmal nicht mehr wie. Ja, du musst... Das, was ich dir empfehle, da musst du nicht stark sein. Da kannst du endlich mal schwach sein und dich gehen lassen und auch weinen und alles erzählen, was dir auf dem Herzen liegt. Liebe Ulrike, jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann ruft die Heike dich zurück. Und die Heike gibt dir die entsprechenden Informationen an die Hand. Kannst du ja schon mal einen Kugelschreiber parat dir legen, damit du mitschreiben kannst? Ja, auf jeden Fall. Und dann wünsche ich dir von Herzen ganz viel Glück und Zuversicht, dass du dann in gute Hände kommst und dass du schaffst. Ich hoffe es. Alles Gute von Herzen und du legst es bitte auf. Ja, mach. Auf Wiederhören. Und es geht weiter mit der Andrea. Andrea ist 49. Guten Morgen, Andrea. Hallo? Hallo, hallo, Andrea? Andrea ist, glaube ich, nicht da. Andrea? Nee. Dann nehmen wir den Ludwig. Ludwig ist 24. Guten Morgen, Ludwig. Hallo Domian, hallo. Hallo Ludwig. Hörst du mich? Ich höre dich sehr gut. Und was geht's bei dir? Ich wollte erst mal kurz sagen, ich fand die Story gerade total spannend von der alten Dame, die ihre erste Liebe wieder getroffen hat. Also, toll, ne? Ja, Wahnsinn. Also, dass es sowas gibt. Manchmal hört man das, aber das ist so selten. Ja, also das ist echt Wahnsinn. Also ich freue mich total für die. Guck mal, das wäre so, du bist jetzt 24, das würdest du in 50 oder 60 Jahren ein Mädel wieder treffen, was dann kein Mädel mehr ist, sondern eine ältere Frau. Ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, bei mir geht's darum, ich bin jetzt 24, ich hatte in den letzten 2 Jahren hatte ich zweimal eine Psychose. Mhm. Und nach der zweiten Psychose hatte ich eine 8-monatige Depression. Mhm. Und war auch 8 Monate bettlägerig und dann bist du aber auch durch tiefe Täler gegangen. Ja, ich habe auch echt, also die erste Psychose, die war halt wegen Kiffen so, da habe ich irgendwie... Auslöser war Kiffen? Ja, Auslöser, ja, und halt auch, wie nennt man das so, ich war halt total verliebt, ne, und ich habe das nicht wiederbekommen, ich habe die Liebe nicht wiederbekommen halt, ne. Also Liebeskummer, oder was? Liebeskummer auch. Liebeskummer plus Kiffen. Ja, und dann habe ich immer halt meine Probleme damit irgendwie immer kompensiert, ne? Hast du nur gekifft oder gab es auch noch andere Drogen? Nee, ich habe nur gekifft vor der ersten Psychose halt, ne? Und dann habe ich das auch sein gelassen. Mhm. Das war auch noch, da hatte ich auch noch Prüfungsangst, das war kurz vor meinen Abschlussprüfungen. Ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann. Mhm. Erklär doch mal, was das für ein Gefühl ist, wenn man eine Psychose bekommt. Was passiert dann im Gehirn? Ja, man ist irgendwie so fremdgesteuert halt, ne? Also erklär mal genauer. Hallo? Was ist denn hier jetzt los? Jetzt ist Ludwig auch noch weg. Ludwig versuchen wir wiederzukriegen. Ludwig ist weg. Das tut mir leid. Dann Andrea 49. Hallo? Ja, hallo? Ja, Andrea. Jetzt. Ja, ich habe dich gerade nicht hören können. Irgendwas stimmt bei uns hier nicht, aber ich hoffe, es geht jetzt. Andrea. Hallo. Um was geht es denn bei dir? Also es geht bei mir um Waschzwang, den ich ganz extrem habe. Hatten wir heute schon mal einen Zwang am Anfang. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja. Erzähl mal genau, was das bei dir bedeutet. Also ich habe bis vor 3 Jahren noch 120 Kilo mehr gehabt. Ich habe mir einen Schlauchwagen machen lassen. Also wie viel hast du vor 3 Jahren gewogen? Knapp 220 Kilo. 220 Kilo. Bei einer Größe von? 1,74 Meter. Holla, ne? Ja. Heute wiegst du, nur damit ich mir eine Vorstellung mache. Zwischen 99 und 100 Kilo. Boah, also. Respekt. Ja, also... Das ist ein Unterschied. Ja, man muss zwar immer noch gucken, dass man aufpasst, weil es geht jetzt auch wieder alles zu essen oder so. Aber meine Zwänge haben sich meines Erachtens total verlagert. Also mein Tagesprogramm ist, ich stehe morgens auf, ich gehe duschen, dann gehe ich kurz raus, dann komme ich wieder, dann muss ich mich wieder waschen von oben bis unten. Mhm. Alles ist mit Sarutan muss das sauber gemacht werden. Meine Hände sind schon ganz rissig, ganz spröde, ganz nicht so, wie es sein sollte. Und dann alles riecht mir auch unangenehm, keine Salbe ist gut genug, dann muss das irgendwie eine spezielle sein und mir jucken dann die Hände oder so. Wie viel Mal am Tag wäschst oder duschst du dich überhaupt? Ja, zwischen 3 und 5 Mal. Mhm. Und immer wenn du draußen warst, auf jeden Fall Hände waschen und... Ja, Hände sowieso waschen, aber am liebsten noch den ganzen Körper. Also dann wasche ich natürlich auch meine Sachen ganz viel, auch meine Garderobe muss dann auch dementsprechend sein. Ich kann sehr schlecht jemandem so die Hände geben, und weil ich dann denke, ja, er ist nicht sauber, dann muss ich auch immer riechen. Mhm. Also es ist, ich stehe mir selber ganz schön im Weg. Ja, wie oft wechselst du deine Kleidung? Am Tag 1 bis 2 Mal. Ach, und das ist dann wenig. Am Tag sogar, also wir reden jetzt nicht von alle 3 Tage oder alle jeden zweiten Tag, sondern am Tag mehrfach. Genau. Auch komplett, ne? Dann alles. Komplett. Das heißt, du bist ständig irgendwie mit dir beschäftigt, bin irgendwie ständig mit mir beschäftigt, genau. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf mein Sozialleben. Bin nicht mehr so viel mit Familie, Kinder oder Freunde oder so zusammen, sondern. Du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Ja. Und du hast aber Kinder? Ich habe eine Tochter. Wie, die ist wie alt? Die ist 29. Ah ja, okay, gut. Dann hat die ihr eigenes Leben und... Ja. Hast du gerade so also beiläufig gesagt, hast du abgespeckt durch eine Operation, eine Magenoperation. Genau, ich habe mir vor 3 Jahren einen Schlauchmagen machen lassen. Mhm. Und du glaubst jetzt, dass was vorher vielleicht zwanghaftes Essen war, diese Zwanghaftigkeit sich jetzt verlagert hat in das Waschen zum Beispiel? Ich habe bei Zeiten auch mal Physiotherapie gemacht, dann hat man mir gesagt, das war also der Anfangsstadium von diesem Waschen und so nach dem Motto, wie man ja auch nicht meistens nicht verstanden wird, ne, dass man sagt, ach, so schlimm ist es ja nicht und das ist ja nur gut, wenn man sauber ist, es kann ja nur positiv sein, nein, ist es nicht, ich bin nur damit beschäftigt, das kann ja nicht positiv. Nein, das ist nicht positiv, was du gerade beschrieben hast, ist überhaupt nicht positiv. Nein, und, überhaupt nicht. Nein, und das geht jetzt von der Zeit her, wie lange schon? Also so extrem geht es schon über ein Jahr. Mhm. Ich vermute mal, dass es sich sogar steigert, anstatt dass es besser wird, oder? Genau, also früher musste ich nicht am Tag mich 2 Mal umziehen und dann komplett umziehen, auch die Schuhe wechseln, dann muss da irgendein Spray rein, weil ich dann denke, es riecht alles oder muss alles nicht sein, aber das ist jetzt alles so extrem geworden. Wie oft hast du überhaupt Kontakt mit anderen Menschen? In der letzten Zeit bin ich eigentlich sehr vereinsamt, weil so den Kontakt zu anderen Menschen so wahrnehmen kann, weil der alles riecht mir unangenehm, alles ist mir nicht sauber genug, auch bei den Menschen selber. Mhm. Das heißt, du lässt auch gar nicht gerne Leute in deine Wohnung? Ich putze zum Beispiel meine Wohnung. Ja, andere machen einmal eine Woche so Grundreinigung, sage ich jetzt mal. Ich putze 3-4 Mal. Also da sehe ich dich wirklich sehr beschäftigt. Du bist beschäftigt mit deiner Wohnung und putzen. Und du bist mit dir selbst beschäftigt. Waschen und auch duschen und so weiter. Genau. Ja. Dann die Wäsche, dann muss auch alles gebügelt werden, bis auf Geschirrtücher, bis alles, das muss alles gebügelt werden, damit der... Das heißt, du bist schon lange damit nicht... Damit es clean ist. Ja, genau. Das heißt, du bist schon lange nicht mehr berufstätig? Ich bin seit knapp 2 Jahren nicht mehr berufstätig. Das ging ja wahrscheinlich jetzt in der jetzigen Phase deiner Erkrankung, ich nenne es mal Erkrankung, ging das ja auch gar nicht, dass du arbeitest. Nein, also ich habe vor kurzem auch so ein Dienst machen müssen von der Krankenkasse, weil die dann sagen, ja, sie sollten wieder ins Berufsleben, aber Ja, ich würde es auch gerne, ne? Aber ich, mein Grund meines Anrufs war vielleicht, dass vielleicht Leute, die mich jetzt verstehen oder was sie geändert haben oder wie sie es geändert haben, mein Lebens war vielleicht, ich habe auch schon viel im Internet geguckt oder ob ich irgendwelche solche Gruppen mich anschließen kann oder so, aber es ist so ein Gefängnis von sich selber, man dann nicht herauskommt, wie gekettet zu sein, angekettet. Also ich bin sicher, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, dass es ganz viele Menschen gibt, die in ähnlicher Weise leiden. Ganz viele. Die Facetten unterscheiden sich etwas, aber ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die so etwas, ja, unter so etwas leiden. Ich habe das vorhin zu dem Chris ja auch schon gesagt, zu dem ersten Anrufer. Wie sieht's denn mit Therapie aus bei dir? Psychotherapie? Also ich habe letztes Jahr kurzzeitig, wie gesagt, eine Therapie gehabt. Ich habe mich dann auch nicht wirklich verstanden gefühlt. Und so, es wurde gesagt, ja, man kann das ja reduzieren, man kann ja so und so, sagt man. Ach so, in der Therapie hat man, das habe ich gerade falsch verstanden, in der Therapie hat man das so klein geredet bei dir? Ja, genau, so klein geredet, ne? Und ich wurde dann irgendwie, ach, seien Sie doch froh, jetzt sind Sie nicht mehr so fett. Und ich meine, okay, man wird ja auch nicht umsonst 220 Kilo. Ich habe einen Partner damals in meinem Leben gehabt, der hat getrunken und ich habe gefressen, sage ich jetzt mal. Das ist wirklich so, wie es ist, da will ich auch ganz offen sein. Und ich habe natürlich gegessen, ne? Und da mich da rauszuholen, ich meine, ich sage mir ganz oft, du hast echt was geschafft, du hast wenigstens geschafft, allerdings, Beziehung rauszugehen, du hast geschafft, das in Angriff zu nehmen und die OP durchzukriegen, das war alles ein Weg, den ich auch selber geschafft habe, aber wenn ich so jetzt... Weißt du, mir tut das immer besonders leid, wenn Leute, Betroffene wie du, an solche Deppen von Therapeuten geraten, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Weil die machen so viel kaputt, gerade jetzt in deinem Fall, du hast so viel geschafft und dich muss man ja mit Vorsicht, muss man dich ja behandeln und dir Hilfestellung leisten. Also, ja, der hat wirklich zu sagen, seien Sie froh, dass Sie nicht mehr so fett sind. Ja, gut. Das, ich höre nicht richtig, ne? Also, ich meine, okay, dazu kommt natürlich mit dieser ganz großen Abnahme, ich bin zwar groß, ich bin auch nicht die hässlichste, sag ich jetzt mal, aber sobald man sich dann aus, dann kann man sich ja auch vorstellen, die Hautlappen, die sind ja auch dementsprechend, ne? Also, hast du die übrigens wegoperieren lassen? Nein, nee. Nein, noch nicht, soweit bin ich gar nicht. Aber das ist so perspektivisch im Plan von dir? Ja, natürlich, weil Fakt ist, ob die Arme oder am Bauch. Der Bauch und die Beine auch, es ist aber die andere aber ich heimliche finde, Last. Aber das andere ist eigentlich im Moment doch belastend. Ja, und wichtiger, finde ich auch. Also auf jeden Fall solltest du dir einen neuen Anlauf machen, zu einem spezialisierten Therapeuten zu gehen, der genau auf sowas spezialisiert ist. Helfen wir dir gleich gerne noch ein bisschen weiter mit Infos. Darüber hinaus sind natürlich Selbsthilfegruppen, was du angesprochen hast, auch sehr wichtig und sehr hilfreich. Können wir dir auch gleich helfen und dir einige Sachen nennen. Ja, sehr gerne. Aber ich merke schon, dass du bist ja aktiv, du willst ja was ändern. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja, also ich sehe auch nicht ein, dass ich jetzt mein Leben lang dick zu sein und unbeweglich zu sein. Ich habe eigentlich eine andere Perspektive bekommen durch den. Genau. Ich muss heutzutage natürlich immer noch gucken, was kann ich essen, was kann ich nicht essen und dann. Weißt du, und Tag, wenn man dann bewusst vielleicht auch ein Stück Kuchen isst oder so, ne? Aber dass ich dann damit zu kämpfen habe. Mit dem, was ich habe, was ich gerade gesagt habe. Das darf nicht sein. Andere als schön. Ja, das kannst du mir glauben. Die Perspektive darf nicht kaputt gemacht werden durch diese Zwangserkrankung. Ja, und das ist wirklich, wenn man nicht betroffen ist, dann denkt man vielleicht, ach, so schlimm kann das ja nicht sein. Sauberkeit ist ja was Tolles. Das ist schon sehr schlimm. Das ist wie ein Dämon, der in einem sitzt. Ja, ich möchte dann so oft sagen, mach es einfach nicht. Lass das Geschirr mal stehen. Dann sitze ich unheulig, dann kratze ich mir ins Gesicht und dann versuche ich krampfhaft nicht aufzustehen, nicht in die Küche zu gehen, nicht da wegzuspülen und alles wegzutun. Aber ich schaffe es nicht, ne? Ich schaffe es nicht. So, Andrea, ich bin guter Dinge, dass du es schaffen wirst mit guter professioneller Unterstützung, weil du es nämlich willst. Das ist die beste Voraussetzung. Du legst auf, Heike ruft dich an, alles weitere im Hintergrund. Okay. Und viel Glück, toi, toi, toi. Danke. Ich danke sehr. Einen schönen Gerne, tschüss, Hause. Ciao. In der Technik, heute Nacht, Martin Dannhauser. Morgen melden wir uns wieder, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Ciao, ciao.